Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Krähennest. Mein Name ist Britta Stephan und ich bin heute hier zusammen mit ein paar Vertretern der AG Gesundheitspolitik. Das ist einmal der Geisterfalle und der Reinhard. Erstmal guten Morgen euch beiden. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ihr möchtet uns gerne ein bisschen was erzählen zu euren Wahlprogrammanträgen für unseren Bundesparteitag in Neumarkt, richtig? Ganz genau. Wir haben zwei Anträge ausgearbeitet, die momentan in der Liquid-Feedback-Abstimmung sind. Und da würden wir ganz gerne ein bisschen darüber erzählen und das erläutern, damit man sich dann auf dem Parteitag, falls sie denn drankommen sollten, sich auch richtig entscheiden kann. Das ist ein guter Plan. Dann würde ich gerne einfach mal direkt damit starten, dass du, das sind ja zwei Anträge, die konkurrierend miteinander sind. Wir haben uns jetzt so überlegt, dass du, Geisterfalle, ja erstmal den einen Antrag soweit vorstellst und der Reinhard uns dann erklärt, was denn die Unterschiede zu dem zweiten Antrag sind, ne? Ganz genau. Ich würde dann jetzt erstmal anfangen mit dem Antrag 2 im Liquid Feedback, wobei in der Version, in der ich das jetzt vorstelle, dass das noch ein bisschen erweitert. Da haben wir noch etwas hinzugenommen im Nachhinein, das will ich dann aber dann erläutern. Da würde ich erstmal ganz gerne was zur Struktur des Antrags erzählen. Wir haben das Ganze modular aufgeteilt. Das heißt, wir haben einmal eine Präambel im Modul 1, dann haben wir ein Modul Transparenz im Gesundheitssystem, ein Modul Abbau von Unter-, Über- und Fehlversorgung, dann ein Modul Stärkung der Versorgungsforschung, dann das Thema gesundheitliche Bildung. Modul 6 ist ein kurzer Abschnitt zur Finanzierung im Gesundheitssystem. Modul 7 ist die Notfallmedizin. Modul 8 elektronische Gesundheitskarte. Modul 9 ist die rezeptfreie Abgabe der Pille danach. Modul 10 und Modul 11 sind dann jeweils Pflegemodule, einmal Pflegequalität und Pflegesicherheit und einmal Fortbildungspflicht in der Pflege. Hui, das ist ja einiges. Ja, das ist diesmal relativ umfangreich und deswegen würde ich mich jetzt erstmal kurz mit der Präambel eingrooven. Dann können wir davon ausgehend dann das Schritt für Schritt durchgehen und dann die Einzelpunkte behandeln. Also in der Präambel gibt es erstmal die einfache Feststellung, dass Gesundheitspolitik die Förderung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Fokus haben sollte. Das ist erstmal eine sehr einfache Erkenntnis, aber wenn man sich im Gesundheitssystem umschaut, wird man feststellen, naja, dass das oftmals aus dem Fokus dann heraustritt und dann andere Dinge im Mittelpunkt anscheinend stehen. Also dann gibt es da die Interessen der Ärzteschaft, der Krankenkassen, der Pflegeschaft, natürlich auch der Patienten. Und das sind dann immer verschiedene Gegenspieler, die dann aufeinandertreffen. Und da vergisst man dann manchmal schnell, warum man das Ganze eigentlich macht. Also im Fokus Stärkung der Gesundheit in der Bevölkerung. Das heißt, wir sprechen auf einer Patientenzentrierung. Der Patient steht im Mittelpunkt. Das heißt, wenn wir dann gesundheitspolitische Maßnahmen durchführen, immer dann unter der Prämisse, was bringt das eigentlich für den Patienten? So, dann gibt es dann noch die Feststellung, naja, auch wenn wir Gesundheit für ein sehr hohes Gut halten, aber wir können ja jeden Euro nur einmal ausgeben. Das ist eigentlich eine sehr einfache Erkenntnis. Aber das ist dann trotzdem sehr wichtig, wenn man manche Maßnahmen verstehen will, zum Beispiel in dem Abbau von Überversorgung. Weil man natürlich denkt, ja, gesundheitliche Maßnahmen, die sollten uns was wert sein, aber tatsächlich können wir nur jeden Euro einmal ausgeben. Das heißt, auch Wirtschaftlichkeit beachten. So, und zu guter Letzt in der Präambel gibt es noch den Punkt niedrigschwelliger Zugang. Das heißt also, dass alle Menschen in Deutschland die Möglichkeit haben sollten, das Spektrum an Gesundheitsversorgung dann auch wahrzunehmen, unabhängig davon, ob sie jetzt zum Beispiel krankenversichert sind oder welcher Form sie krankenversichert sind und ob sie überhaupt deutscher Staatsbürger sind. Okay, das klingt ja alles erstmal eigentlich total selbstverständlich, dass es bis jetzt anscheinend irgendwie nicht so ist, ist ja eher schade. Nein, also es ist ja nicht so, dass das jetzt so schwarz-weiß gedacht werden muss, aber wir wollten einfach nochmal klar machen, naja, wenn wir Gesundheitspolitik machen, dann hat das überwiegend mit dem Gesundheitszustand der Bevölkerung zu tun und das wollten wir nochmal klar machen. Also keine Luftschlösser bauen, aber nochmal zeigen, ja, uns geht es um das Wesentliche an dieser Stelle. Okay, das klingt gut. Das war jetzt so zur Präambel, richtig, ne? Genau, das war alles noch zur Präambel. Okay, wie geht's weiter? Modul 2, Transparenz im Gesundheitswesen? Ganz genau. Ja, Transparenz natürlich immer eine, piratige Kernforderung, aber auch im Gesundheitswesen gibt es ja tatsächlich relativ großen Bedarf für. Ganz am Anfang steht die Transparenz der Qualität im Vordergrund. Da geht es vor allem darum, dass für den Patienten ersichtlich sein muss, ob ein Leistungsträger, also zum Beispiel ein Krankenhaus, in der Lage ist, eine Behandlung in guter Qualität abzuliefern. und der Patient muss in der Lage sein, dieses zu vergleichen. Das ist in der Praxis nicht ganz so einfach, weil zum Beispiel die Sterblichkeit bei bestimmten Operationen, wenn man sich die einfach als Zahl anguckt, zum Beispiel kein guter Indikator ist, weil beispielsweise eine medizinische Hochschule in der Regel schwerere Fälle behandelt, wo die Sterblichkeit auch entsprechend höher ist als ein Wald- und Wiesenkrankenhaus. Das heißt also, dass diese sogenannten Qualitätsindikatoren aufgearbeitet werden müssen und dann auch entsprechend bei einer Veröffentlichung auch zu kommentieren sind. Es gibt momentan Qualitätsberichte von den Krankenhäusern, aber das sind eher quantitative Angaben, das heißt, wie viele Operationen werden in einem bestimmten Bereich gemacht, in einer bestimmten Fachabteilung und was sind die höchsten Fallzahlen für bestimmte Krankheiten. Und das halten wir für nicht weitgehend genug und da müssen wir dran arbeiten. Ist übrigens auch eine Aufgabe der Forschung, dass dort die Qualitätsindikatoren weiterentwickelt werden. Der nächste Punkt, den wir haben neben der Versorgungsqualität, ist die Transparenz in den Organen der Selbstverwaltung. Das deutsche Gesundheitswesen ist ja dadurch geprägt, dass die Organe der Selbstverwaltung darüber bestimmen, welche Leistungen im Gesundheitswesen erbracht werden. Das ist dann der gemeinsame Bundesausschuss. Und diese Tagungen, die dort stattfinden, die finden in der Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, beziehungsweise sind nur ausgewählten Patientenvertretern dann vorbehalten. Das heißt, dass wir an dieser Stelle darauf dringen, dass das Ganze transparenter gestaltet wird. Das kann zum Beispiel sein ein Livestreaming oder eine umfassende Protokollierung der Geschehnisse, die dort stattgefunden haben. Und also das halten wir für ganz wichtig, damit man auch sehen kann, welche Kräfte an welcher Stelle gewirkt haben, um die Beschlüsse der Selbstverwaltung in eine bestimmte Richtung zu drängen. So, und der dritte Punkt ist jetzt allerdings eine sehr sehr konkrete Forderung, die halt auch ein momentan sehr akutes Problem betrifft. Das ist die Transparenz bei Arzneimittelrabattverträgen. Da geht es darum zu sehen, wie viel können wir denn eigentlich einsparen im Gesundheitswesen durch diese Rabattverträge? Da geht es ja darum, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen mit den Pharmaherstellern direkt in Verhandlungen treten können und da über diese, Großbestellung für die Beziehung von bestimmten Arzneimitteln dann entsprechende Rabatte bekommen. Klingt erstmal so ganz gut. Auf der anderen Seite führt es ja dazu, dass je nachdem, wie ich verhandle, jeweils ein anderer Hersteller dann zum Zuge kommt und das dann bei Apotheken und dann auf Seiten der Patienten durchaus Veränderungen bewirkt. Das heißt also, ich muss mich dann umstellen, weil das vielleicht eine andere Verpackung ist. Das klingt jetzt für uns vielleicht ein bisschen trivial, aber ältere Patienten haben da durchaus Probleme mit. Und insofern erzeugt das natürlich auch wieder Arbeitsaufwand auf Seiten der Apotheken und da müssen wir jetzt einfach mal genau gucken, ob dieses Einsparvolumen, was diese Rabattverträge dann auch bieten, also von Seiten der Krankenkassen scheint das offensichtlich zu sein, dass die das ganz gut finden, aber ob das dann auch im System insgesamt zu Einsparungen führt und ob man da eventuell dann nochmal einen Ausgleich finden muss für die Apotheken. Also das steckt da so ein bisschen dahinter, dass man auch schaut, dieser administrative Aufwand hinter diesen Rabattverträgen, ob das dann das Ganze rechtfertigt. Okay, einfach erstmal, dass es überhaupt mal wirklich geprüft wird. Ganz genau. Also wenn das dann herauskommt, dass das nicht notwendig ist, da an dieser Stelle nachzuverbessern, dann halten wir Rabattverträge auch für ein durchaus probates Mittel, um Kosten einzusparen in der Arzneimittelversorgung. Aber das muss erstmal dann vernünftig überprüft werden. Okay, das klingt ja auch erstmal sinnvoll. Ja, ich bekomme es auch immer wieder mit, dass ich komme ja selber aus dem Gesundheitsbereich, arbeite ja in der Pflege, dass da tatsächlich ältere Menschen ordentliche Probleme mit haben, wenn die auf einmal eine andere Medikamentenbezeichnung haben oder die Tablette vielleicht ein bisschen anders aussieht, dann sind die doch immer gleich sehr verunsichert. Von daher ist da eine Prüfung sicherlich sinnvoll. Okay, wollen wir zum Modul 3? Okay, das Modul 3 vertrete ich mal. Hier geht's um die Versorgung und das Problem, das wir hier haben, ist, dass die Versorgung sehr unterschiedlich ist. In großen Städten haben wir sehr viele Angebote, mehrere Krankenhäuser und auch sehr viele niedergelassene Ärzte und auch entsprechende Fachärzte, während wir in den ländlichen Regionen teilweise Schwierigkeiten haben, überhaupt frei werdende Arztsitze, die aus Altersgründen aufgegeben werden, nachzubesetzen. Und das ist ein Problem, das man angehen muss mit der Gesundheitspolitik. Und wir plädieren dafür, dass wir bei der Bedarfsplanung, das heißt, wenn sich auf Länderebene und auf Ebene der Selbstverwaltung die Gremien zusammensetzen und den Bedarf für eine bestimmte Region feststellen, dass wir hier dieses Problem konkreter angehen. Das bedeutet einmal, dass wir in den Regionen, wo eine Überversorgung herrscht, eine Begründung haben wollen, warum hier mehr Angebote vorhanden sind oder vorhanden sein sollten, als nach der Bevölkerung notwendig. Das bedeutet aber andererseits, dass wir in Regionen, wo es schwierig ist, Ärzte zu besetzen, weil die einfach Angst haben, dass sie in einer großen ländlichen Region zwar viele Kosten haben, weil sie viele Hausbesuche über lange Strecken machen müssen, aber verhältnismäßig wenig Patienten vorhanden sind, dass wir hier die Möglichkeit schaffen, dass Ärzte auch von den Kommunen angestellt werden können, um quasi da ein gewisses Grundeinkommen sozusagen zu garantieren. Oder dass man die Möglichkeit schafft, einer mobilen Arztpraxis, im Moment ist das sehr stark regelt, man darf eine Arztpraxis nur unter ganz bestimmten Bedingungen und an ganz bestimmten Orten führen. Und wir wollen eben einfach die Möglichkeit schaffen, wie das teilweise auch schon in Mecklenburg-Vorpommern oder anderen sehr dünn besiedelten Regionen ausprobiert wird, dass man Arztpraxen auch mobil machen kann. Das heißt, dass der Hausarzt sozusagen Sprechstunden an verschiedenen Orten anbieten kann. Klingt ja erstmal recht sinnvoll, weil gerade im ländlichen Bereich hört man ja doch immer wieder von Problemen, dass da viel zu wenig Ärzte da sind, ne? Genau. Das, also da muss man einfach irgendwie kreative Ideen entwickeln, um Ärzte auch in ländlichen Regionen, das für Ärzte attraktiv zu machen. Das kann einfach unterschiedliche Modelle auch geben, aber eine Idee, die wir eben hatten, ist die Möglichkeit, dass eben Kommunen sagen, wir brauchen hier einen Arzt und deswegen geben wir dafür auch Geld aus und stellen den Arzt an. Und das ist bis jetzt noch nicht möglich oder wird es einfach nur so noch nicht gemacht? Nein, Kommunen können bisher keine Ärzte anstellen. Es gibt bisher die Möglichkeit, also Ärzte, niedergelassene Ärzte oder Ärzte, die Hausärzte beispielsweise, arbeiten in der Regel als niedergelassene Ärzte, das heißt in einer eigenen Praxis oder in einer Gemeinschaftspraxis oder eben in einem sogenannten medizinischen Versorgungszentrum, wo mehrere Ärzte zusammenarbeiten. Medizinische Versorgungszentren können aber bisher eben nur von niedergelassenen Ärzten selbst oder eben auch zum Beispiel von anderen Gesundheitsanbietern gegründet werden, aber eben beispielsweise nicht von Kommunen. Okay. Und in dieses Modul 3 sieht vor, dass so ein Modell aber zumindest mal geprüft werden soll, ob es sinnvoll und umsetzbar ist. Genau. Gut. Dann haben wir auch noch das Problem der Krankenhäuser in den ländlichen Regionen. Wir haben häufig die Situation, und das kann man eben häufig nachlesen, dass Krankenhäuser in wirtschaftliche Probleme geraten und dann gerade in ländlichen Regionen oder kleinere Krankenhäuser dann geschlossen werden müssen. Das ist natürlich für die Bevölkerung immer relativ hart. Deswegen fordern wir hier, dass wir einerseits, wenn wir in die Krankenhausstruktur eingreifen, dass dafür ein regionales Versorgungskonzept entwickelt wird. Das bedeutet, dass man eben nicht sowohl dann im Krankenhausbereich spart, als auch bei den niedergelassenen, also bei der ambulanten Versorgung, keine Verbesserung erzielt, sondern dass man eben wirklich sagt, ein Konzept entwickelt, dass man sagt, okay, wenn man die stationäre Versorgung, weil man das Krankenhaus schließt, weil man die stationäre Versorgung dann abbauen muss, dass man dann eben aber die ambulante Versorgung in dieser Region ausbaut, um eben die entsprechenden Probleme abzufangen. Ja, jetzt, da ich Landbewohner bin, streike ich da natürlich schon mal ganz schnell und sage, ach Gott, ach Gott, jetzt nimmt uns doch bitte nicht noch das Krankenhaus vor der Tür weg. Aber das wird wahrscheinlich auf Dauer so nicht anders zu lösen sein, oder? Naja, jetzt ist es ja nicht unbedingt die ländliche Region, die überversorgt ist mit Krankenhäusern. Was aber im Moment geschieht, ist, dass sozusagen über den wirtschaftlichen Druck Krankenhäuser geschlossen werden. Und das trifft natürlich zuallererst die kleinen Krankenhäuser auf dem Land. Und wir fordern, dass wir quasi die Erlösstrukturen, also die Möglichkeiten der Krankenhäuser über ihre Patienten sich zu finanzieren, so ausgestaltet werden, dass man, ohne dass man jetzt ständig irgendwie seine Fallzahlen steigern muss, als notwendiges Krankenhaus, also als versorgungsnotwendiges Krankenhaus auch sein Einkommen hat. Das bedeutet aber auch, dass man dort, wo Krankenhäuser gehäuft sind und wo eine Überversorgung besteht, vielleicht auch mal ganz klar sagt, also Entschuldigung, hier brauchen wir nicht so viel Krankenhäuser, weil, wie wir oben in der Präambel schon gesagt haben, wir können jeden Euro auch nur einmal ausgeben. Okay, also wollt ihr gar nicht wirklich an die erstmal an die Häuser in der ländlichen Region ran, sondern allgemein schauen, wo ist eine Überversorgung und da dann gucken, wie man es löst. Genau, also die Überversorgung ist ja hauptsächlich in den Städten. Also wir haben beispielsweise in München mehr Herzkatheter, also Herzuntersuchungsplätze als in ganz Italien. Und da ist wirklich die Frage, ist das so notwendig? Und mit Krankenhäusern sieht es eben ähnlich aus. Das ist ja auch ein interessanter Fakt mit den Herzkatheterlaboren. Das finde ich auch, hatte ich schon mal von gehört, finde ich sehr heftig. Sagt einiges aus, finde ich. Ja, jetzt muss man natürlich nicht unbedingt seinen Standard so weit nach unten anpassen, aber man sollte sich doch hinterfragen, ist das wirklich notwendig so? Okay, wollen wir zum nächsten Modul weitergehen, Modul 4? Ja, das können wir gerne machen. Dann mal los. Genau, Modul 4, Stärkung der Versorgungsforschung. Das basiert so ein bisschen darauf, auf die verschiedenen Meinungen, die ich von Menschen aus der Versorgungsforschung so im Laufe der Zeit eingesammelt habe, zum Beispiel den Professor Sawicki, der ehemalige Leiter vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, der damals in seiner Rolle dafür zuständig war, für den gemeinsamen Bundesausschuss zu prüfen, welche Leistungen übernommen werden von den gesetzlichen Krankenversicherungen und welche nicht. Und der hat beklagt, und das wird auch von seinen Kollegen so gesehen, dass in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu Großbritannien viel zu wenig Geld für die Versorgungsforschung ausgegeben wird. Das heißt also, dass wir oftmals gar nicht wissen bei Maßnahmen zur Prävention oder auch bei bestimmten Therapien, ja, wie viel Sinn ergibt das eigentlich für die Patientenversorgung? Und da gibt es dann Zahlen, die sprechen von vielleicht 500 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro im Jahr, die man eigentlich bräuchte, um diese ganzen forschungs- oder versorgungsrelevanten Fragen zu beantworten. Und aus diesem Grund, da wir noch viel zu wenig über die Gesundheitsversorgung in Deutschland wissen, geht dieses Modul in diese Richtung, dass wir an dieser Stelle ansetzen und Geld in diese Forschung investieren. Das Geld soll kommen über eine sogenannte Positivliste. Das ist eigentlich Standard in allen europäischen Ländern, dass man eine Liste führt mit den für die Behandlung zugelassenen Wirkstoffen. In Deutschland gibt es, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, irgendwie über 5000 zugelassene Wirkstoffe und im europäischen Ausland, ich glaube, ungefähr 300 bis 400, die aber auch ausreichen. Und Studien zeigen, dass es da ein Einsparvolumen von 1 Milliarde bis 3 Milliarden Euro gibt. Und das wäre natürlich Geld, was man an dieser Stelle sehr gut lieber in die Evaluation von bestehenden Maßnahmen hineinstecken sollte. Zudem, wenn dann noch Mittel sozusagen, ja, ich will sagen, übrig sind, aber was man auf jeden Fall auch noch machen sollte, ist die Stärkung der nicht kommerziellen Forschung im Arzneimittelbereich. Das heißt also, dass man dem privatwirtschaftlichen Sektor im Gesundheitswesen in der Arzneimittelforschung einen öffentlichen Sektor entgegensetzt. Grundlagenforschung findet schon sehr stark an Universitäten und universitären Einrichtungen statt. Was momentan nicht stattfindet, sind große klinische Studien. Das heißt also, dass Arzneimittel, die erforscht wurden, dann auch in der Praxis getestet werden, um zu gucken, wie wirkt sich das denn auf Patientenpopulationen in der freien Wildbahn aus. Also das sind dann sogenannte Phase-4-Studien, die auch sehr, sehr teuer sind. Das ist somit das der größte Kostenfaktor in der klinischen Forschung. Und insbesondere der Bereich, also zum Beispiel seltene Krankheiten, der oftmals aus wirtschaftlichen Gründen von den pharmazeutischen Firmen nicht behandelt wird, den können wir an der Stelle dann abdecken und beispielsweise über einen Fonds oder ähnliche Konstrukte. Das müssen wir dann im Detail nochmal schauen, wie man das dann genau macht. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir an der Stelle auch einen Bedarf haben und das nicht nur, Auswirkungen auf die Patienten hätte, sondern auch für den Forschungsstandpunkt Deutschland relativ wichtig wäre. Und sogar die pharmazeutische Industrie, die natürlich auch qualifizierte Mitarbeiter braucht, können davon sicherlich auch dann profitieren an der Stelle, indem diese klinische Forschung dann auch stattfindet und praktische Ausbildung von Menschen erfolgt, die dort arbeiten können. Das habe ich auch durchaus schon öfter mal mitbekommen, dass es heißt, dass man in verschiedene Krankheitsbereiche nicht so gerne Studien investiert, weil es einfach viel Geld kostet, ohne dass da tatsächlich so viele Medikamente abgesetzt werden, weil einfach zu wenig Leute daran erkrankt sind. Das ist natürlich für die Erkrankten da auch wirklich bitter, ne? Das ist wirklich bitter und es ist meines Erachtens auch unverständlich, dass dort in dem Bereich bisher so wenig getan wurde. Und also ich denke auch, dass also ein strukturiertes Vorgehen an dieser Stelle und eine Bereitstellung von Sonderforschungsmitteln, die jährlich dann auch ausgeschüttet werden, das heißt also nicht nur in Form von Einzelprojekten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, sondern vielleicht als dauerhafte Institutionen im Gesundheitswesen, dass das gut investiertes Geld ist. Ja, du sagtest ja gerade auch, dass es auch durchaus für den Forschungsstandort Deutschland interessant ist, ne? Naja, also das ist jetzt nur ein wirklich Nebenaspekt, vielleicht so ein bisschen zu umfangreich, den zu erwähnen. Aber tatsächlich sind wir im Vergleich zu den angloamerikanischen Ländern, beispielsweise Großbritannien und die USA, so ein bisschen im Hintertreffen, was diese Durchführung von Phase 4 Studien anbelangt, also die klinischen Studien im Feld. Und das ist natürlich dann auch etwas, was für die pharmazeutische Industrie, die wir in Deutschland auch durchaus haben, da gibt es ja Unternehmen wie Bayer beispielsweise oder Boehringer Ingelheim, die natürlich dann auch dann davon profitieren können, wenn es dann entsprechend gut qualifizierten Nachwuchs gibt an der Stelle. Das ist bisher nicht der Fall, weil Universitätskliniken da einfach relativ wenig machen können. Es gibt dann zwar auch immer so private Forschungszentren, aber die arbeiten dann letztendlich auf Zuruf der pharmazeutischen Industrie. Das ist dann der Auftragnehmer dann für entsprechende Studien. Und da könnte man sicherlich dann nochmal dafür sorgen, dass das Ganze davon so ein bisschen unabhängiger wird. Gerade, wie schon bereits erwähnt, diese seltenen Krankheiten, die sich kommerziell eigentlich nicht lohnen würden, dann trotzdem erforscht werden können. Okay, dann glaube ich, können wir schon zum nächsten Modul 5 übergehen, gesundheitliche Bildung. Genau, Modul 5 beinhaltet, ich glaube insgesamt sind es drei wesentliche Aspekte, die wir im Bereich der gesundheitlichen Bildung anstreben. Zum einen wollen wir gerne ein Fach Gesundheitsbildung zumindest erproben. Das heißt also, dass man innerhalb der Schullaufbahn, die ein Schüler durchläuft oder Schülerin auch natürlich durchläuft, dass dort erprobt wird, ob sich ein Fach, das sich explizit um diese gesundheitlichen Belange kümmert, ob das eine Auswirkung hat auf das Verhalten von Menschen. Das wäre dann also ein Ansatz zur Verhaltensprävention. Da gibt es ja öfters einzelne Initiativen an Schulen. Das sind dann beispielsweise Programme für gesundes Schulessen oder dass man das in Form von AGs macht. Und wir wollen dann ganz gerne versuchen, das Ganze so ein bisschen offizieller zu gestalten und durchgehend. Allerdings dann auch unter der Maßgabe, dass das Ganze erprobt wird, um zu sehen, bringt das denn eigentlich was? Weil Verhaltensprävention ist immer so ein schwieriges Thema. Da gibt es viele Studien, die zeigen, dass Dinge funktionieren, aber genauso viele auch, die dann zeigen, dass dasselbe dann woanders nicht funktioniert hat. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil das natürlich auch relativ teuer ist an der Stelle. Das heißt also, ausprobieren, schauen, ob das was bringt. Und wenn es was bringt, dann sollte man es auf jeden Fall beibehalten. Dazu haben wir noch ein bisschen ausgeführt, dass die Finanzierung möglicherweise auch dann aus Töpfen des Sozialversicherungswesens kommen könnten. Da muss man sich aber nochmal dann auseinandersetzen, ob das verfassungsrechtlich überhaupt möglich ist, diese Bereiche unter durcheinander zu bringen an dieser Stelle und ob das dann auch politisch wünschenswert ist. Aber ich denke, dass durchaus, wenn das solche Präventionsmaßnahmen sind und einfach in diesem Kontext stattfindet, dass das auch durchaus als Präventionsmaßnahme der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung natürlich auch geführt werden kann. Der nächste Punkt, den wir haben, auch ein ganz wichtiger Punkt, ist das Thema gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung. Und das spielt so ein bisschen an auf diesen Gedanken der Inklusion, den die Piraten ja auch sehr stark verfolgen. Da geht es insbesondere darum, auf Krankheits- und Störungsbilder sowie Behinderungen hinzuweisen, die bei Menschen in der Bevölkerung auftreten und die oftmals dazu führen, dass diese Menschen dann stigmatisiert sind. Das heißt, dass sie anders behandelt werden als andere Menschen, dass sie ausgegrenzt werden. Und das hat oftmals damit zu tun, dass die Aufklärung in der Bevölkerung über diese Krankheiten nicht allzu gut ist. Und wir erhoffen uns dann davon, dass eine breit angelegte Aufklärungskampagne zu bestimmten Krankheitsbildern, auch begleitet durch die entsprechenden Medien, das kann dann die Senderanstalten sein oder Print- und Online-Medien, dass man da ein besseres Verständnis dafür bekommt und dazu beiträgt, dass diese Menschen einfach besser sich in der Gesellschaft zurechtfinden können. Okay. Wollen wir direkt zu Modul 6 weitergehen? Ja, können wir gerne machen. Ja, das Modul 6 ist der Punkt der Finanzierung. Das ist ein sehr kurzes Modul. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen erläutern, warum das so ist. Also, wir haben ja im Grundsatzprogramm, das in Bochum verabschiedet wurde, angedeutet, dass wir Privilegien der privaten Krankenversicherung abschaffen wollen und dass es notwendig ist, ein Gesundheitssystem solidarisch zu finanzieren. Diesen Gedanken greifen wir hier auf. Das heißt, wir wollen jetzt im Wahlprogramm nicht hinter dem Grundsatzprogramm zurückbleiben. Allerdings ist es uns nicht gelungen, in der Zeit, die wir zur Verfügung hatten und mit den personellen Ressourcen, ein komplett gerechnetes Programm, beispielsweise einer Bürgerversicherung, das ist jetzt das Schlagwort, das ich nicht so gerne verwende, aber da kann sich die meisten Leute was drunter vorstellen. Das ist uns noch nicht gelungen, aber wir haben Eckpunkte zumindest definiert, die wir für notwendig halten, um ein solches System auszuarbeiten. Und uns ist ja auch bewusst, dass wir als Piraten, wenn wir in den Bundestag ziehen sollten, gar nicht in der Lage wären, ohne die anderen Parteien unser Programm an der Stelle durchzusetzen. Aber dass es da sicherlich durchaus Überschneidungspunkte gibt. Also wenn man sich jetzt die Modelle anguckt, die beispielsweise die SPD, die Grünen und die Linke verfolgen an der Stelle, das sind dann eigentlich alles ein und dieselben Modelle mit entsprechenden Abweichungen bei bestimmten Parametern, aber letztendlich ist es etwas, wo man durchaus konsensfähig wäre. Und zu diesem Konsens, das heißt also, dass wir Gesundheitsversorgung als ein solidarisches verstehen, wo dann jeder durch sein Einkommen zu beitragen sollte und das auch möglichst alle Einkommensarten umfasst, denken wir, dass wir dann damit zumindest die Grundlage geschaffen haben, damit man da zusammenarbeiten kann, um dann dort entsprechend ein solches System dann zu installieren. Also das sind dann beispielsweise solche Details wie, sollen Mieteinnahmen jetzt auch so an den Einkommensarten gezählt werden, die in die Bürgerversicherung reinfließen oder nicht? Wie ist das mit der Beitragsgrenze? Gut, hätten wir jetzt natürlich uns noch was ausdenken können, aber letztendlich ist es sicherlich wichtig, vor allem zu zeigen, ja, wir wollen Solidarität an der Stelle haben und dass dort alle Leute mit einbezahlen. Gut, und der nächste Punkt, den wir da haben, ist, dass wir das Ganze dann auch möglichst über einen Volksentscheid machen wollen, weil die Bürgerversicherung, wenn sie kommen sollte, umfasst natürlich dann auch die langfristige Abschaffung der Privatversicherung in der Sozialversicherung. Das heißt also, dass dort ein ziemlich starker Einschnitt erfolgt und wir halten es von daher für angemessen im Sinne der Partizipation und der Mitbestimmung der Bevölkerung, dass dort drüber ein Volksentscheid dann abgehalten wird, ob wir dann diese Bürgerversicherung dann wirklich haben wollen, weil das tatsächlich ja ein ziemlich großer Schnitt ist. Okay, ich versuche gerade mal das so ein bisschen zusammenzufassen. Also es geht darum, dass man sich schon so vorstellt, dass es ein solidarisches Prinzip gibt für die Gesundheitsversorgung, beziehungsweise diese Bezahlung der Gesundheitsversorgung. Aber ganz genaues, konkretes Modell wollt ihr jetzt nicht unbedingt vorstellen, sondern da einfach dann noch weiter gucken, wie man es am besten lösen kann. Naja, das Hauptproblem ist ja, dass wir eine gewisse Grundvorstellung davon haben, was wir möchten. Das heißt also, dass wir Gesundheitsversorgung für etwas halten, was jedem Menschen zugutekommen sollte und wie auch in der Präambel erwähnt, was möglichst der niedrigschwellig im Zugang sein sollte. Und von daher denken wir, dass eine Bürgerversicherung oder ein solches System, was alle Einkommensarten mit einbezieht, das am besten erfüllen kann. Auf der anderen Seite haben wir aber nicht die Ressourcen gehabt, um solche Systeme komplett durchrechnen zu lassen. Also es gibt beispielsweise dann Modellrechnungen von den Grünen, die dann halt entsprechend zeigen, ja, wenn wir das so und so machen, dann können wir x Punkte in der Sozialversicherung dann absenken. Und das sind dann die und die Effekte. Aber wir wollten dann ganz gerne das dann auch so professionell und vollständig machen, dass wir dann mit einem eigenen wirklich durchdachten Modell kommen können. Und da wir dazu nicht in der Lage waren, das ist uns einfach momentan noch nicht möglich, haben wir uns auf ein paar grundlegende Eckpunkte geeinigt und haben die Details dann erstmal außen vor gelassen, zumal das sicherlich dann ja auch etwas ist, was dann auch mit den anderen Parteien dann im Bundestag zu besprechen wäre und die Festlegung auf beispielsweise eine Beitragsbemessungsgrenze und dann die konkrete Höhe, ich glaube, das ist dann auch nicht der entscheidende Punkt, was dem Wähler dann zu vermitteln ist im Wahlprogramm. Genau. Nee, ist ja auch sinnvoll, wenn man das jetzt einfach noch nicht komplett zu Ende denken kann, das dann auch offen zu sagen und zu sagen, okay, wir haben da Ideen, aber ganz zu Ende denken geht einfach zurzeit so noch nicht. Das ist natürlich auch der Vorteil einer modularen Antragsstellung. Das heißt also, wenn dann die Piraten sagen, ja, das ist uns jetzt zu vage im Vergleich zu den anderen Punkten im Wahlprogramm oder das ist uns zu unausgegoren, naja, dann kann man das Modul an der Stelle dann auch entweder durchkommen lassen oder auch nicht. Also das ist ja das Schöne daran und möglicherweise könnte man dann auf einem der kommenden Parteitage das Ganze nochmal dann nachjustieren. Das heißt also den Antrag stellen, dass man dann ein entsprechendes Modul einfügt, was das Ganze dann detaillierter betrachtet. Okay. Sollen wir schon zu Modul 7 weitergehen? Ja, das können wir gern machen. Okay, Modul 7, Notfallmedizin. Was steht denn da? Also in der Notfallmedizin geht es darum, dass ja die Chancen zu überleben in einer Notfallsituation oftmals davon abhängen, wie gut die Menschen im unmittelbaren Umfeld darauf reagieren. Das heißt also, tritt eine Notfallsituation auf, bin ich davon abhängig, dass die Menschen um mich herum kompetent genug sind, um die richtigen Schritte zu unternehmen, um dann professionelle Hilfe mir dann angedeihen zu lassen. Das heißt also Erstversorgung und dann entsprechende Absetzung des Notrufs. So, und da sind Notfallmediziner durchaus der Meinung, dass man das Ganze noch verbessern kann. Das heißt also, wir wollen früh ansetzen und Programme für Ersthelfermaßnahmen in allgemein- und weiterbildenden Schulen anzuleiern. Das heißt also, dass dort regelmäßig dann diese Erstversorgung geübt wird. Und das Ganze kann dann zum Beispiel auch im Schulbereich erweitert werden oder ergänzt werden durch zum Beispiel Schulsanitätsdienste, wo man dann entsprechend dann vielleicht von Seiten der Länder Mittel bereitstellt, damit man das Ganze vernünftig gestalten kann. Also einfach, dass man eine Regelmäßigkeit reinbekommt und nicht, wie es heutzutage ist, das erste Mal solche Übungen macht, wenn man den Führerschein dann ablegt und das Ganze dann auch nicht wieder auffrischt. Dass wir da so ein bisschen Regelmäßigkeit reinkriegen und das in Fleisch und Blut übergeht, damit jeder, der in solche Situationen gelangt, damit nicht überfordert ist und die richtigen Schritte dann einleiten kann. Ein kleinerer Punkt, den wir dann noch haben, ist die Ausstattung von öffentlichen Orten mit Defibrillatoren. Da gibt es dann auch entsprechende Studien, die zeigen, dass dort teilweise eine Unterversorgung gegeben ist und diese automatischen Defibrillatoren sind durchaus in der Lage, auch von Laien gut bedient zu werden und werden unter anderem in der Lage oder in vielen Situationen in der Lage, Patienten durchaus das Leben zu retten. Und der letzte Punkt, den wir noch haben, das ist so eine Übernahme der Forderung aus den Ländern, dass wir bundeseinheitliche Mindeststandards in der Ausgestattung der Rettungsdienste fordern. Momentan ist es so, dass das da keine Vorgaben gibt. Und das heißt also, wenn ich jetzt an der Landesgrenze wohne zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, kann es beispielsweise sein, dass ich einmal einen sehr gut ausgestatteten Rettungsdienst habe und einmal nicht. Und das kann auch für die Leute, die dann dort arbeiten müssen, durchaus Probleme verursachen. Und da ist es sicherlich gut, wenn man bundeseinheitlich dann einen Mindeststandard einlegt, sich dafür einsetzt, dass man sowas hat, der aber entsprechend natürlich dann auch erweitert werden kann. Aber wir wollen das Basisset dessen definieren, was ein Notfallfahrzeug beispielsweise dann dabei haben muss. Okay, das klingt eigentlich alles sehr plausibel, finde ich. Also zu diesen Defibrillatoren nochmal ganz kurz. Also diese gibt's ja jetzt schon an vielen öffentlichen Plätzen, noch nicht so ganz weit verbreitet, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Das sind ja die Defibrillatoren, wo das Gerät im Prinzip dem Anwender sagt, was er zu tun und zu lassen hat, ne? Ganz genau. Also es gibt's an vielen Orten auch schon, aber das ist jetzt auch noch nicht verpflichtend und man müsste sich da einfach mal ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wo der Einsatz sinnvoll sein kann und dann entsprechend auch die Mittel bereitstellen, dass diese Defibrillatoren dann auch bereitgestellt werden können und das dann auch flächendeckend dann in ganz Deutschland. Okay, und das mit den Rettungswagen, das ist bis jetzt nicht so, dass die einheitlich ausgestattet sind? Nein, das ist nicht so. Da gibt es, also es ist auch ein Antrag, den wir durch von NRW übernommen haben. Das hatte dann der Thomas Weyers unter anderem mit ausgearbeitet und das wurde auch in Mecklenburg-Vorpommern dann übernommen. Und dieser Antrag wurde dann auch von Leuten geschrieben, die im Rettungsdienst arbeiten, sei es als Assistent oder als Notfallmediziner. Und die haben dieses Problem dann auch erkannt und benannt. Also ich selber bin jetzt nicht aus der Branche und kann das deswegen nicht aus erster Hand beurteilen. Aber die haben dann festgestellt, naja, dass es da an der Stelle anscheinend keinen bundeseinheitlichen Standard gibt und das in der Praxis zu Problemen führen kann. Und deswegen ist es dann wohl auch ganz plausibel und sinnvoll, dass man an der Stelle dann diese einheitlichen Standards anschafft. Ja, also klingt für mich auch total plausibel, dass es absolut sinnvoll ist. Okay, wollen wir zu Modul 8, elektronische Gesundheitskarte. Das wird ja sicherlich manch einen auch interessieren, was da vorgesehen ist. Ganz genau. Ja, elektronische Gesundheitskarte, absolutes Kernthema der Piraten meines Erachtens. Aber nach wie vor, auch im 6. oder im 7. Jahr der Piraten, gibt es dafür immer noch keinen Beschluss auf Bundesebene. Das ist eigentlich absolut unverständlich, aber naja. Also das Modul 8 wird sicherlich kontrovers diskutiert werden auf dem Bundesparteitag. Weil das aus, ich sage jetzt mal meiner Sicht geschrieben ist, zu meinem Hintergrund, also ich bin Medizininformatiker und beschäftige mich dann auch mit der Vernetzung im Gesundheitswesen. Und eine typische Piratenforderung könnte ja sein, naja, wir lehnen die elektronische Gesundheitskarte ab, die nicht in der Lage ist, die informationelle Selbstbestimmung zu wahren und da ganz große Sicherheitsprobleme bestehen. Also das wäre so die populistische Piratenforderung. Ich habe mich jetzt längere Zeit mit der elektronischen Gesundheitskarte beschäftigt und dadurch, dass ich auch vor dem Problem stehe, wie kann man Gesundheitsdienstanbieter untereinander vernetzen. Das heißt also, wie kriege ich die Vernetzung von Krankenhaus oder Krankenhausarztpraxis oder Krankenhaus-Reha-Einrichtung hin? Muss ich sagen, dass ich da ein bisschen stärker differenzieren möchte, und das habe ich jetzt in der Stelle auch getan. Also das ist quasi mein Modul, was ich dort eingereicht habe. Und da geht es insbesondere darum, dass diese Gesundheitskarte, die an sich ja einen Schlüssel darstellt für eine Telematikinfrastruktur, das heißt also eine Verbindung über das Internet ermöglicht zwischen verschiedenen Anbietern, dass diese Möglichkeit ergänzt wird um dezentrale Speichermöglichkeiten direkt auf der Chipkarte. Das heißt also, wenn ich als Benutzer nicht möchte, dass meine Karten, dass meine Daten in diese Telematik-Infrastruktur, also dieses dedizierte Netzwerk auf Basis des Internets, dass ich da Daten drüber übertrage oder die in gewisse elektronische Akten, die dort vorgehalten werden, dann einstelle, dann muss ich die Möglichkeit haben, die Daten mit mir persönlich rumzutragen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass das in den meisten Anwendungsfällen tatsächlich ausreicht, wenn ich die Daten auf der Karte direkt dann mit mir rumtragen kann und insofern dann den Besitz der Karte dann auch benötige, um dann auf die Daten zugreifen zu können. Und das ist im Grunde schon eigentlich die einzige Forderung. Das heißt also, das, was diese Karte kann, muss ergänzt werden um diese dezentrale Speicherung. Und das ist dann eigentlich schon alles, was man braucht, um da dieses Vertrauen auch aufzubauen, dass meine Daten dort sicher sind. Das heißt, ich kriege die Auswahlmöglichkeit, die Vorteile dieser Karte zu nutzen, ohne allerdings mich einem Netzwerk auszusetzen, von dem ich gar nicht kontrollieren kann, was da drin geschieht. Was ist, wenn die Karte verloren geht oder kaputt geht? Naja, also da gibt es dann die Möglichkeit, oder müsste man die Möglichkeit schaffen, eine Kopie der Karte vorzunehmen. Solche Mechanismen sind definitiv denkbar, dass das möglich ist. Also technisch ist das kein Problem. Auf der anderen Seite muss man dazu wissen, dass die Aufbewahrungspflicht von elektronischen oder generell von medizinischen Daten zum Beispiel in Kliniken 30 Jahre beträgt. Das heißt also, wenn meine Daten, die auf der Karte gespeichert sind, verloren gehen sollten, dann bin ich immer wieder in der Lage, auch diese Daten wieder zu gewinnen. Ne? Das heißt also, dass der Verlust der Daten nicht bedeutet, dass diese Daten wirklich weg sind, sondern dass ich sie mir aus dem System wiederholen kann, wo sie ursprünglich erzeugt wurden. Und das ist natürlich dann der Nachteil sozusagen, dass ich dann an der Stelle dann mich bewegen muss, um an die Daten wieder ranzukommen. Aber ich habe ja auch noch die Möglichkeit, wenn ich das will, mich auf die elektronische Kommunikation zu verlassen. Das ist dann die Abwägung, die man treffen kann als Patient. Und aber diese Auswahl muss erstmal gegeben sein. Wenn es also heißt, naja, Sie wollen hier zum Beispiel an einem Programm zur integrierten Versorgung teilnehmen oder an einem Disease-Management-Programm und das Ganze wird über die Karte abgewickelt, dann wäre es natürlich schon gut, wenn ich dann mich nicht darauf verlassen muss, dass die Daten dann online übertragen werden, sondern dass ich die dann vielleicht auch von Anbieter zu Anbieter dann persönlich vorbeibringen kann, wie das jetzt auch über Röntgenbilder oder über naja, beispielsweise andere Arztbriefe und so weiter dann per Hand möglich ist. Okay, und diese Speicherung auf der Karte selber wäre aber tatsächlich sicherer als eine zentrale Speicherung? Naja, also sie wäre insofern sicherer, dass ich nicht das Risiko habe, dass jemand, der in das System eindringt, also man muss dazu wissen, dass die größte Gefahr in solchen Informationssystemen darin besteht, dass Leute, die dort arbeiten, der Sicherheitsfaktor sind. Das heißt also, Administratoren oder Betreiber von solchen Netzakten, die könnten dann massenhaft diese Daten dann davontragen und das ist dann sozusagen das hohe Risiko, sagen wir es mal so. Also wenn man jetzt zum Beispiel, man kann das eigentlich ganz gut mit Atomkraftwerken vergleichen. Das heißt, man hat eine relativ geringe Eintrittswahrscheinlichkeit für den Schaden, aber das Schadensszenario, was dort eintritt, und zwar, dass dann ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz viele Daten dann weg sind oder zumindest kopiert wurden, das ist dann natürlich ein sehr hohes Risiko, weil das natürlich auch das ganze Vertrauen in das System dann kompromittiert. Das heißt also, es ist in dem Fall besser, wenn ich die Daten dezentral halte, weil wenn dann Daten kopiert werden, das jeweils nur eine einzige Person betrifft und nicht das gesamte Kollektiv. Das heißt also, dass man muss das sich auch überlegen, warum sollte jemand Interesse daran haben, diese Daten zu gewinnen. Und das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich dann möglichst viele Daten dann abziehen kann mit einem Zugriff. So, das heißt, wenn ich jetzt jedem Einzelnen die Karte klauen muss, ist das ein sehr hoher Aufwand. Wenn ich das an einer zentralen Stelle tun kann, habe ich natürlich relativ hohe Begehrlichkeiten, die dort geweckt werden. Und insofern ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man da diese Alternative dann schafft, um das einfach auch so ein bisschen dann verteilter zu machen im System und dann nicht einen zentralen Angriff. Hör nur ich jetzt nichts mehr? Oh, war ich gerade weg? Ja, so die letzten zwei Sätze oder so warst du irgendwie weg. Irgendwie ab einen zentralen Angriffspunkt und dann war mitten im Wort auf einmal warst du weg. Oh, okay. Ja, das, was ich eigentlich sagen wollte, war, wenn ich eine dezentrale Haltung habe, dann entschärfe ich so ein bisschen das Problem, dass ich einen zentralen Ansatzpunkt habe, wo ich dann Daten abgreifen kann. Das heißt also, wenn ich die Daten stärker verteile, nehme ich so ein bisschen dann die Begehrlichkeit daraus, an diesem einen Punkt den Angriff zu starten, um dann die Daten von dort abzuziehen, weil einfach nicht so viele dort vorhanden sind. Okay, das erschließt sich mir. Mal gucken, wie es auf dem BPT ist. Da wird es sicherlich Diskussionen zu geben, ja. Ja, also ich denke, das wird ziemlich heiß diskutiert werden. Es gibt auch Leute, die das stringenter sehen und sagen, na, wir brauchen diese Karte gar nicht und die muss abgeschafft werden. Also aus medizinischer Sicht kann ich schon nachvollziehen, dass das durchaus Sinn ergeben kann, dass man Daten austauscht zwischen Gesundheitsdienstanbietern. Ich halte das sogar für einen sehr wichtigen Punkt. Aber das Ganze sozusagen auf eine Karte dann zu setzen, das ist dann doch durchaus ein bisschen schwierig. Ja, also ich muss sagen, ich sehe das Ganze auch ein bisschen zwiegespalten. Also ich kann da auch sehr gut verstehen, dass man sagt, man möchte ganz gerne die Vorgeschichte zu dem Patienten auch auf der Karte dann irgendwo haben. Würde uns im Krankenhaus auch sicherlich manches Mal helfen, wenn wir da wüssten, was im Vorfeld gewesen ist. Datenschutz ist natürlich dann die Kehrseite der Medaille. Und wenn man dann tatsächlich so auf diesem Wege zumindest den ganz großen GAU dann verhindern könnte, dann wäre das ja vielleicht noch schon mal ein ganz guter Kompromiss. Gut, wollen wir zu Modul 9, rezeptfreie Abgabe der Pille danach? Ja, den können wir, glaube ich, auch ganz schnell halten. Das war ein Punkt, den ich ganz gerne drin haben wollte, aus dem Grund, weil die Initiative zu diesem Antrag oder zu diesem Modul, das ist, okay, ich fange nochmal von vorne an. Also Modul 9, rezeptfreie Abgabe der Pille danach. Da haben wir die Initiative von der Miriam aufgegriffen, von der NUJUM aus Berlin. Die hatte sie eingestellt vor einiger Zeit im Gesundheitsbereich und wurde auch mit überwältigender Mehrheit angenommen. Und wir fanden den Punkt dann auch so sinnvoll und haben uns gedacht, naja, wenn wir dann den neuen Markt dann über Programm abstimmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass wir diesen Punkt dann in einem großen gesundheitspolitischen Antrag dann abstimmen können, höher als wenn das jetzt sozusagen außen vor ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, fragen wir sie mal nach, ob sie das dann möchte und haben jetzt diesen Punkt dann bei uns integriert. Um es kurz zusammenzufassen, es geht darum, dass die Abgabe dieser Pille danach, das heißt also um Schwangerschaften zu verhindern, nach dem Geschlechtsverkehr, dass das Ganze rezeptfrei erfolgt. Das heißt also, dass ich nicht vorher zum Arzt gehen muss, mir ein Rezept ausstellen lassen muss und dann zum Apotheker gehe. In den meisten Ländern Europas ist tatsächlich auch diese Rezeptpflicht nicht gegeben. Und ein Diskussionspunkt war dann, der in der Öffentlichkeit aufkam, naja, das sind Medikamente, das darf man nicht einnehmen wie Smarties. Wir entgegnen natürlich an der Stelle, ja, das ist richtig, aber deswegen erfolgt die Abgabe ja auch über eine Apotheke. Und eine Apotheke gibt es deswegen, weil der Apotheker und die dort angestellten Menschen eine Beratungsleistung übernehmen. Und diese Beratungsleistung, die führt am Ende dazu, dass der Patient sich der Konsequenzen bewusst ist, die durch die Einnahme dieser Pille dann auftreten können. Und daher halten wir diesen Antrag für auch absolut zustimmungsfähig und finden das auch sehr gut, dass das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen dort mit dort gestärkt wird. Okay, die einzige Frage, die sich da mir so aufdrängt, ist, die normale Pille ist ja verschreibungspflichtig, die Pille danach dann nicht. Ja, das schießt mir so als erstes durch den Kopf. Kann dich jetzt auch spontan, glaube ich, gar nicht widersprechen. Also ich kann mir vorstellen, ja, dass man initial sicherlich ein Beratungsgespräch oder ein längeres Gespräch mit dem Arzt führen sollte. Aber die Folgeabgabe, dass man dann immer wieder zum Arzt rennt, um sich das Rezept abzuholen, naja, das halte ich dann auch für ein bisschen übertrieben. Insofern, ja, müsste man sich das überlegen, ob das dann vielleicht auch nochmal ein Punkt wäre, den man dann auch noch dann in den kommenden Programmen aufnimmt. Auf der anderen Seite hätte man damit jetzt im Parlament auch eine gute Begründungsgrundlage, warum man das Ganze dann auch fordert, dass man an der Stelle auch die Rezeptpflicht abschafft. Also insofern, ja, ist das sicherlich ein Punkt, aber dass wir den jetzt nicht aufgeführt haben, ist sicherlich dann kein Killerargument dagegen. Okay, nee, ich wollte, es war mir nur aufgefallen und das Argument wird ja sicherlich auf dem BPT sonst auch kommen. Modul 10, Pflegequalität und Pflegesicherheit. Was hat es denn damit auf sich? Genau, also Modul 10 und Modul 11, wie am Anfang erwähnt, sind Anträge, die wir aus den Ländern übernommen haben, die wir aber auch so gut fanden und auch so wichtig dann dem Wähler zu vermitteln, dass wir sie dann auch aufgenommen haben. Und das eine ist Modul 10, die Pflegequalität und Pflegesicherheit, dass wir uns dann dafür einsetzen, dass verbindliche Personalschlüssel oder Zahlenschlüssel eingeführt werden, um genau festzulegen, wie viele Pfleger denn pro Patient vorhanden sein müssen in einer Pflegeeinrichtung. Also auch unter anderem in Krankenhäusern. Das ist dann natürlich ein ganz wichtiger Faktor für die Qualität der Behandlung und damit auch Situationen, die dann allgemein als gefährliche Pflege bezeichnet werden, gelindert werden können. Entsprechend gibt es dann die Forderung nach Sonderschlüsseln. Das heißt also, wenn besondere Pflegebereiche wie Intensivmedizin, das ist dann zum Beispiel ja dein Thema, zur Diskussion stehen, dass man dort an der Stelle das dann auch entsprechend berücksichtigt und nicht alle Pflegeeinrichtungen über einen Kamm schert, sondern dann explizit für die bestimmten Bereiche dann solche Schlüssel dann ermittelt. Okay, genau. Und in Pflegeeinrichtungen gibt es bis jetzt solche Schlüssel nicht? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es solche Schlüssel in dieser Verbindlichkeit bisher nicht. Okay, heftig. Hätte ich eigentlich gedacht, dass es sowas auch schon längst gibt. Vielleicht kann ja Reinhard was dazu sagen an der Stelle. Also verbindliche Schlüssel gibt es nicht. Die Schlüssel sind indirekt durch zum Beispiel bestimmte Qualitätsansprüche von Fachgesellschaften oder Ähnlichem definiert. Aber es gibt jetzt keine gesetzlich festgelegten Schlüssel für Personal zu Patienten. Es gibt höchstens Mindestbesetzungen in bestimmten Bereichen, aber eben nicht durchgängig in der Pflege. Ja, dann ist das ja auf jeden Fall was absolut Sinnvolles, ne? Das ist zumindest etwas, für das sich unsere Pflegeexperten einsetzen. Also von meinem fachlichen Hintergrund kann ich das selber nicht beurteilen. Aber so wie es dann dort auch formuliert ist, scheint das auch durchaus plausibel zu sein. Und wer teilweise die Zustände dann auch kennt, beispielsweise weiß ich das von Verwandtschaft, die im Pflegebereich dann auch arbeitet, zum Beispiel nachts, wo dann teilweise ein Pfleger dann auf 30 Personen kommt und dann teilweise noch Dokumentation nebenbei erfüllen muss und entsprechend dann auch Vorbereitung für die Tagschicht treffen muss. Das führt dann teilweise dazu, dass die Pflege einfach nicht vernünftig wahrgenommen werden kann. Und da müsste man sicherlich nochmal nachbessern, dass man nicht immer am unteren Ende operiert, sondern dort eine Situation schafft, die sowohl die Sicherheit für den Patienten als auch für den Pfleger dann gewährleistet. Wir haben ja auch das Problem, dass in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die unter einem wirtschaftlichen Druck stehen, also Kosten einsparen müssen, in erster Linie natürlich da gespart wird, wo die meisten Kosten entstehen. Und das ist in der Regel bei den Personalkosten im Pflegebereich. Und dem muss man einfach ein Stück weit entgegenwirken. Okay. Modul 11 ist ja auch nochmal zum Thema Pflege bzw. Fortbildungspflicht in der Pflege. Worum geht's da? Naja, da geht es darum, dass man eine Pflicht oder eine Möglichkeit zur Fortbildung schafft. Das heißt also, dass Pfleger und Pflegerinnen, das ist ja nun auch ein komplexer Beruf, der auch verschiedene Anforderungen stellt und mit entsprechenden Fachausprägungen, und dass man auch dort möglichst versucht, die Mitarbeiter ständig auf dem professionellen Stand des, wie kann ich sagen, also auf dem Stand der Kunst oder auf dem Stand des Wissens zu halten. Das heißt also, dass man dort, so ein bisschen wie so ein Punktesystem einführt, was dann dazu verleitet, dass man dann entsprechend die Fortbildung dann auch regelmäßig dann durchführt. Das heißt, dass man da entsprechend dann auch eine Infrastruktur natürlich braucht, die solche Fortbildung dann auch anbieten, und dass das dann auch von Seiten der Arbeitgeber dann auch fest verankert ist, dass diese Fortbildungen dann auch gewährt werden und dass auch natürlich die Fortbildungen auch besucht werden müssen dann von den Pflegern, so dass dann jeder in der Lage ist, den aktuellen Stand der Wissenschaft oder den Stand der Kunst dann auch wiederzugeben in seinem täglichen Handeln. Okay, so als klassisches Beispiel, wenn das Wundliegen, also die Cubitus früher mit Eis und Föhn behandelt worden ist, wird es ja heutzutage inzwischen ganz anders behandelt. Und wenn dann immer noch Pflegepersonal auf den Stationen ist, die es immer noch mit Eis und Föhn behandeln, ist das dann sicherlich nicht besonders optimal. Ja, also das sind dann... Das können solche Punkte sein, aber ich denke mal, im Zweifelsfall wird das sich eher ein bisschen subtiler dann abspielen. Also das könnten zum Beispiel Best Practices sein, auch in der Wunddokumentation. Das ist ja auch momentan so ein Thema. Also wie kann ich denn zum Beispiel die Cubitus dokumentieren? Das sind dann ja auch beispielsweise Bilder, die dort gemacht werden müssen, dann, also dann über Kameras, und da kann man das natürlich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Und das wäre dann ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man das Ganze dann vernünftig dann gestaltet und wo man dann sicherlich jemand, der die Ausbildung vor 30 Jahren gemacht hat, das professionell erstmal vermitteln muss, wie man das Ganze dann, richtig dann durchführt. Kommt natürlich auf den Einzelfall drauf an, aber ich denke, in solchen Bereichen ist das schon sehr sinnvoll, dass man dann dort auch eine kontinuierliche Möglichkeit anbietet, sich dann gemäß dem Stand der Wissenschaft fortzubilden. Es geht auch dabei jetzt nicht unbedingt darum, die Pflegenden zu zwingen, sich fortzubilden. Ich denke, da ist eine hohe Motivation da, sich selber weiterzubilden und fortzubilden, sondern es geht eben wirklich darum, auch eine Rahmenbedingung zu schaffen, dass Pflegende Anspruch haben auf diese Fortbildung und die Arbeitgeber das auch gewähren müssen. Genau, also der Antrag umfasst dann auch eine Freistellungspflicht seitens der Arbeitgeber. Und das war auch das, was ich vorhin so ein bisschen meinte mit den Rahmenbedingungen. Das heißt natürlich auch, dass entsprechende Angebote dann auch vorhanden sein müssen, die vielleicht momentan noch nicht existieren. Also okay, also gar nicht mal wirklich so sehr in Richtung der Pflegenden, dass sie sich da fortbilden müssen, sondern dass sie vor allem erstmal die Möglichkeit dazu bekommen, sich fortzubilden. Also in dem Antrag formuliert ist es sowohl als auch. Das heißt also, es besteht die Pflicht, sich fortzubilden. Wie regelmäßig das sein soll, das ist dann natürlich noch zu verhandeln. Auf der anderen Seite muss aber dann natürlich auch vom Arbeitgeber das dann ermöglicht werden. Und es ist ja im Grunde auch ganz logisch. Also Ärzte sind auch in der Pflicht, sich fortzubilden. Ob das jetzt perfekt umgesetzt ist, das ist natürlich auch noch zu diskutieren. Insbesondere im niedergelassenen Bereich gibt es da auch noch durchaus Probleme in dieser Punktevergabe und in der Fortbildung. Aber dass wir eine solche Weiterbildung dann brauchen im System, also das heißt, dass wir gut ausgebildete Pfleger brauchen, ist ja sicherlich dann außer Frage. Und wenn man dann feststellt, okay, mit ein oder zwei Fortbildungen im Jahr kann man das Ziel gut erreichen, dann halte ich das auch für durchaus zumutbar, dass man auch als Pflegender entsprechend eine solche Ausbildung oder Weiterbildung dann besucht. Ja. Okay. Wenn ich das richtig sehe, sind wir, glaube ich, jetzt mit diesem Antrag erstmal soweit durch, ne? Okay, Reinhard, du stellst, glaube ich, dann den Antrag 1 vor, beziehungsweise die Unterschiede zwischen Antrag 1 und Antrag 2. Antrag 2 haben wir jetzt gerade ja vom Geisterfalle gehört. Und worum geht es denn in dem Antrag 1? Ja, Also zunächst mal, wir haben ja jetzt auch gesehen, wie detailliert und wie umfassend der Antrag von Bürger ist. Und das war somit eine Motivation, warum einige gesagt haben, lass uns das doch ein bisschen kompakter machen. Deswegen haben wir hier in diesem Antrag 1 nur einige Punkte herausgegriffen, wo wir sagen, das sind die Punkte, die jetzt, die wir jetzt erstmal für wichtig erachten. Das ist natürlich dann entsprechend auch nicht so vollständig und umfassend wie der Antrag 2, sondern greift eben jetzt wirklich nur einige Punkte heraus. Das ist im Prinzip der Hauptunterschied. Es geht dann um, oder wir gehen vielleicht auch einfach modulweise vor. Also in der Präambel geht es nochmal wieder darum, dass wir in erster Linie uns am Wohl der Patienten ausrichten, dabei die Seite der Leistungserbringer zwar nicht außer Acht lassen, aber das primäre Ziel ist eben die Versorgung der Patienten. Und wir sehen auch, dass das Gesundheitswesen ein ganz wichtiger Faktor ist, weil die Gesundheit und der Zugang zum Gesundheitswesen auch in einer demokratischen und Gesellschaft ganz wichtig ist und wir deswegen immer weiter dafür arbeiten wollen, dass der Mensch in den Mittelpunkt der Gesundheitspolitik gestellt wird und weniger die Interessen eben der verschiedenen Lobbys, die im Gesundheitswesen tätig sind. Ja, in Antrag 2 ist ja, glaube ich, in der Präambel auch schon der Hinweis auf die Wirtschaftlichkeit noch mit dazugegeben, ne? Genau, also optimal wäre natürlich eine Kombination dieser beiden Präambeln. Ist jetzt aber halt, steht jetzt erstmal so da, wie es da ist. Ich hätte auch gern vielleicht diese Anregung aufgegriffen und vielleicht noch einen Satz dazu reingeschrieben. Aber das drückt sich jetzt nochmal in anderen Dingen aus, dass wir natürlich auch in diesem Antrag die Wirtschaftlichkeit für ganz wichtig erachten, weil es einfach darum geht, wir finanzieren das Gesundheitssystem ja einerseits über Beiträge und andererseits werden zum Beispiel Krankenhäusern die Investitionsfinanzierung über die Länder finanziert. Und wenn diese Krankenhäuser dann noch Verluste machen und die Kommunen dann eben auch noch Steuergelder da hineinschießen müssen, dann wird es eben einfach schwierig. Und deswegen wollen wir natürlich auch hier auf die Wirtschaftlichkeit achten und darauf achten, dass wir das, was nötig ist, machen, aber gucken, ob es nicht auch Dinge gibt, die vielleicht eher überflüssig oder vielleicht auch ein Stück weit Luxus sind. Okay, aber das ist dann erst im weiteren Verlauf. Genau. Okay. Modul 2, Aufklärung, Intention, damit gemeint? Damit ist gemeint, dass, wie im anderen Antrag auch, dass es darum geht, Menschen, die Bevölkerung aufzuklären über Krankheiten, insbesondere zum Beispiel über psychische Störungen, um einfach die Stigmatisierung der Erkrankten ein bisschen abzubauen. Wir haben in der Gesellschaft immer noch das Problem, dass wenn Leute mit Behinderungen oder mit psychischen Erkrankungen oder sonstige psychisch auffällige Menschen, dass die häufig in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, ich sag mal, schräg angeguckt werden. Und wir wollen da einfach eine Aufklärung erreichen, dass eine größere Akzeptanz dieser Menschen und auch eine größere Teilhabe dieser Menschen an gesellschaftlichen Entscheidungen und am gesellschaftlichen Leben möglich ist. Okay, vor allem wahrscheinlich dann auch im Bereich der psychischen Erkrankungen. Genau. Ja, das glaube ich auch, dass da durchaus noch viel Aufklärungsarbeit nötig ist. Ja, wir haben ja oft Diskussionen, wenn irgendwo eine Psychiatrie eingerichtet wird, wo die Bevölkerung dann sagt, wollen wir nicht haben und die, was weiß ich, haben dann Ängste und es geht darum, diese Ängste abzubauen und da eine größere Akzeptanz zu schaffen. Okay, Modul 3, Überversorgung abbauen, das ist, bezieht sich wahrscheinlich auch nochmal auf die ärztliche und Krankenhausversorgung in den verschiedenen Gebieten, ne? Genau, das ist dann ähnlich wie im anderen Modul, wobei wir das, oder im anderen Antrag, wobei wir da das, was im anderen Antrag als ein Modul aufgeführt war, hier in 3 Module aufgeteilt haben, nämlich einmal Überversorgung, einmal Unterversorgung und einmal Fehlversorgung. Modul 3 beschäftigt sich hier mit Überversorgung, wo es auch wieder darum geht, dass es ein Stadt-Land-Gefälle gibt, dass es in der Stadt häufig oder in städtischen Regionen oder Ballungszentren häufig eine Überversorgung gibt, die deswegen problematisch ist, weil es, weil die Anbieter, also die Ärzte und Krankenhäuser, die dort sind, wollen natürlich auch überleben und wirtschaftlich erfolgreich sein, also Geld verdienen. Und dadurch besteht einfach die Gefahr, dass hier Angebote stattfinden, die letzten Endes gar nicht notwendig sind und die trotzdem von der Versichertengemeinschaft, das heißt von unseren Krankenkassenbeiträgen, finanziert werden. Hier geht es darum, auch mal in der Bedarfsplanung wirklich auch zu sagen, also hier brauchen wir etwas und hier brauchen wir vielleicht weniger. Und das weniger brauchen auch mal durchsetzen. Okay, und bei Unterversorgung vermeiden ist dann im Prinzip das Gegenteil gemeint, dass man guckt, dass in ländlichen Gebieten wahrscheinlich vor allem da trotzdem die Versorgung gewährleistet ist. Genau, also das ländliche Gebiete, dass man erstens die Gebiete so aufteilt, dass man eben wirklich auch zwischen ländlichen und städtischen Gebieten unterscheidet, die Versorgungsgebiete, und dass man dann eben guckt, dass in den ländlichen Versorgungsgebieten auch die entsprechende Versorgung vorhanden ist. Okay, und das Modul 5 mit Fehlversorgung beenden, bezieht sich das auch nochmal wieder darauf? Nee, bei dem Modul Fehlversorgung geht es eben darum, dass bestimmte Leistungen unattraktiv sind für die Leistungserbringer, also für die Anbieter, für die Ärzte, für die Krankenhäuser unattraktiv sind und das häufig insbesondere Leistungen betrifft, die Menschen, die Einschränkungen haben, also behindert sind oder sehr alte Menschen brauchen. Also nehmen wir beispielsweise die Hausbesuche. Ja, Hausbesuche sind im niedergelassenen Bereich verhältnismäßig schlecht vergütet. Das heißt, die Ärzte haben eigentlich gar kein Interesse, Hausbesuche zu machen und deswegen finden die auch zu wenig statt. Und hier geht es einfach darum, so etwas attraktiver zu machen oder eben auch Behandlung von chronisch Erkrankten oder von behinderten Menschen, das so ein Stück weit attraktiver zu machen, damit hier die Ärzte, also das Versorgungsangebot ist da, sie wollen es halt nur möglichst wenig machen, weil sie eben nichts daran verdienen und hier muss man die Attraktivität ein Stück weit steigern oder irgendwelche Möglichkeiten finden, dass diese Versorgung trotzdem stattfindet. Okay, das ähnelt dann ja auch ziemlich dem Modul aus dem Antrag 2, ne? Genau. Gut. Modul 6, Patientenvertretung stärken. Was ist damit gemeint? Auch das ist ähnlich wie in Antrag 2. Hier geht es darum, dass in den Organen der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen einfach Patienten stärker beteiligt werden. Zum Beispiel in diesem gemeinsamen Bundesausschuss, also dem obersten Organ, das eben darüber beschließt, welche Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht werden können oder welche nicht, dass in diesem Ausschuss wirklich ein neutrales Mitglied von den Patientenvertretern benannt wird. Ah, okay, das ist bis jetzt so noch nicht gegeben. Es gibt Patientenvertreter in diesen Gremien, aber die haben da kein Stimmrecht. Okay, ist auch interessant zu wissen, war mir so auch noch nicht bewusst. Modul 7, Transparenz schaffen, das ist ja so die typische Piratenforderung. Was ist in diesem Fall damit gemeint? Auch hier geht es darum, Geisterverlat, was ja vorhin beim anderen Antrag auch schon ausgeführt, also die Gremiensitzung, die Vollversammlung sozusagen oder das Plenum, das ist öffentlich, aber die ganzen Ausschüsse, wo die eigentliche Arbeit stattfindet, das ist völlig intransparent. Auch intransparent, wer da irgendwelche Einflussnahmen vornimmt. Und hier wollen wir einfach darauf hinwirken, dass Beschlüsse und auch der Einfluss auf die Beschlussfassung, dass der transparent gemacht wird. Und dass auch die Verwendung der Mittel transparent ist. Das heißt, dass wir auch nachvollziehen können, welche Mittel in der gesetzlichen Krankenversicherung wohin geflossen sind. Das ist ein Stück weit, ist das schon möglich, aber wir wollen das noch ein Stück detaillierter haben, damit wir eben wirklich nachvollziehen können, was kommt eigentlich von dem, was wir als Krankenkassenbeiträge haben, bei der Versorgung der Patienten an. Okay, wie könnte man das gestalten? Naja, das ist, denke ich, so ein Stück weit eine Aufgabe der Krankenkassen, da ihre Buchhaltung ein bisschen detaillierter zu machen. Es gibt entsprechende Vorschriften, wie sie bestimmte Ausgaben buchen müssen. Das ist aber relativ grob, sodass man dann zwar in der Statistik sehen kann, so und so viele Milliarden sind in die Krankenhäuser geflossen, aber ob die jetzt wirklich beim Patienten angekommen sind oder ob das jetzt war, um die Krankenhäuser zu kontrollieren oder um irgendwelche anderen Geschichten, die eben im Zusammenhang mit der Krankenhausversorgung stehen, zu machen, das ist so weit jedenfalls noch nicht aufgeschlüsselt. Das ist natürlich sehr schwierig und auch ein Dokumentationsproblem, aber ich glaube, diese Transparenz brauchen wir, weil wir wollen, dass das Geld, das wir aufbringen, auch zum größten Teil beim Patienten ankommt. Okay, das Modul 8 hat hier stehen, Versorgungsforschung ausbauen. Was ist denn damit gemeint? Gut, ich denke, darüber hat sich Geisterfalle ja auch schon beim anderen Antrag ausgelassen. Wir wollen einfach, dass wir gucken, wenn wir etwas machen, ob das auch was wirklich für die Patienten bringt. Also wenn wir gesundheitspolitisch eine Entscheidung treffen oder in der Versorgungsstruktur der Patienten etwas ändern, ob das auch wirklich was für die Patienten bringt. Also ein Beispiel, wir führen jetzt gerade ein neues Vergütungssystem in der Psychiatrie ein und die Auswirkungen davon sollen auch mithilfe einer Begleitforschung erforscht werden. Das Problem ist nur, dass sich bisher noch niemand die Mühe gemacht hat oder dass es eben keinen Status quo, keine Erhebung des Status quo vor Einführung dieses Systems gibt. Das heißt, man kann hinterher gar nicht vergleichen, was sich geändert hat, weil man gar nicht weiß, wie die Ausgangslage war. Und solche Dinge müssen einfach wirklich in der Forschung stärker berücksichtigt werden. Und hier müssen wir hier halten wir es für wichtig, dass wir die Maßnahmen, die wir durchführen, auch überprüfen dahingehend, ob sie eine Wirkung zeigen oder nicht. Eine gewünschte Wirkung sie zeigen und vielleicht auch welche unerwünschten Wirkungen sie zeigen. Okay, dann wären wir schon bei Modul 9 angelangt, Vergütungssysteme überprüfen. Ja, das ist ja auch in der aktuellen Diskussion so, dass gesagt wird, die Fallpauschalen im Krankenhaus, dass da vermehrt Operationen stattgefunden haben, die gar nicht notwendig sind. Auch hier sollte man das vielleicht eher auf wissenschaftliche oder auf dass man ein bisschen erforschen, hinterfragen, ist das so und warum ist das so und kann man das auch an bestimmten Kriterien festmachen. Es ist aber so, dass natürlich jede Art der Vergütung, also immer wenn Geld fließt, hat das Anreize und diese Anreize sind zum Teil gewünscht. Also man wollte bei Einführung der Fallpauschalen ja zum Beispiel ganz bewusst, dass dass sich zum Beispiel der Verweildauer im Krankenhaus verkürzt. Das war Ziel dieser Einführung, das steht auch so in der Gesetzesbegründung. Und wenn man sich jetzt darüber wundert, dass die Fallzahlen steigen, ist das immer für mich so wie beim Zauberlehrling von Goethe, die Besen zum Wasserholen ausschicken und dann wundern, dass man nass wird. Also immer wenn Geld fließt, haben wir Anreize und diese Anreize muss man einfach genauer untersuchen und muss diesen Anreizen dann eben im Verlauf auch entgegenwirken. Also man muss immer diese Vergütungssysteme hinterfragen, bringt das was, was bringt das, was ist der Effekt, was passiert da und das vielleicht auch weniger populistisch machen, wie das jetzt bei den Fallpauschalen geschieht, sondern vielleicht eher mal auf so einer Art Begleitforschung Ebene machen, dass man wirklich guckt, wie können wir bestimmten Fehlanreizen, die jetzt gar nicht gewünscht waren, wie können wir denen mit in dem Vergütungssystem entgegenwirken? Also letzten Endes geht es einfach darum, hier ja nach unserem Motto, wir sind die, die die Fragen stellen, also diese Vergütungssysteme zu hinterfragen und zu fragen, erfüllt das noch die Ziele, die ursprünglich mal damit beabsichtigt waren? Okay, gut. Da sind wir erstmal mit dem Antrag 1 dann auch soweit durch. Wo würdet ihr beide denn sagen, wo unterscheiden sich die beiden Anträge denn am stärksten, damit man das so als Hörer dann einfach nochmal so ganz klar raus hat? Möchtest du, Reinhard, oder soll ich erstmal? Also aus meiner Sicht unterscheiden sich die Anträge nicht inhaltlich, im Sinne von, dass wir jetzt da bestimmte Module haben, die sich dort widersprechen würden, sondern es ist eher eine Entscheidung darüber, wie viele Details man drin haben möchte. Beispielsweise ist ja in dem Antrag, den ich jetzt auf den Weg gebracht habe, also der Antrag 2, dieses Modul zum Beispiel Finanzierung drin und elektronische Gesundheitskarte, die tauchen an der Stelle jetzt ja zum Beispiel gar nicht auf. Also letztendlich ist es vor allem eine Stilfrage, möchte ich möglichst breit Themen erschlagen und zeigen, also dem Wähler zeigen, dass wir uns in vielen Bereichen sehr, sehr tiefgehende Gedanken gemacht haben. Oder möchte ich vor allem dann eine Zielrichtung deutlich machen und dann sozusagen dann einfach so dieses große Ganze dann aufzeigen. Und ich denke, das ist eigentlich auch so ganz gut gelungen. Also den Antrag, den ich jetzt habe, das ist halt wirklich sehr detailliert und teilweise schon mit sehr konkreten Handlungsvorgaben. Und der Antrag 1 aus meiner Sicht ist dann wirklich so ein bisschen noch, also auch mit vielen konkreten Anregungen, aber natürlich so ein bisschen mehr ausgerichtet darauf, naja, was ist denn eigentlich so die Grundlage von der Gesundheitspolitik bei den Piraten, dass man da einfach einen guten Gesamteindruck dazu bekommt. Und also letztendlich geht es dann vor allem darum zu entscheiden, was man dem Wähler vorsetzen möchte. Also inhaltlich sind wir da, glaube ich, überhaupt gar nicht in Dissens, sondern dadurch, dass wir es auch in derselben AG erarbeitet haben, auch ziemlich weit d'accord, was so die Zielrichtung anbelangt. Ja, ich würde das genauso sehen. Es geht weniger um den Inhalt der einzelnen Module, als vielmehr darum, wie detailliert und konkret die ausgearbeitet sind. Also es kann auch schon durchaus passieren, dass wir uns vor dem Bundesparteitag auch nochmal als AG darauf einigen werden, welchen der Anträge wir jetzt einreichen. Denn es ist sicherlich dann etwas schwierig zu vermitteln, dass man zwei Anträge einreicht, die sich inhaltlich nicht so stark voneinander unterscheiden. Und das hat in der Vergangenheit immer ja dazu geführt, bei konkurrierenden Anträgen in Anführungsstrichen, dass dann immer gefragt wurde, ja, wieso wollt ihr das denn jetzt abstimmen lassen? Setzt euch doch nochmal zusammen. Und naja, deswegen haben wir jetzt dann nochmal den Filter durch Liquid Feedback und dann durch die interne Diskussion. Und es kann also durchaus passieren, dass wir noch aus diesen Anträgen ein Best-of erarbeiten. Aber das ist jetzt eine offene Frage und das ist auch mehr meine persönliche Meinung. Deswegen jetzt nicht das als Gesetz sehen, sondern eher als Vorschlag, wie das laufen könnte. Also sind da sicherlich auch durchaus Anregungen von außen zu den Liquid Feedback-Initiativen erwünscht und wie das dann vielleicht auch für den BPT gehandhabt werden könnte. Naja, es ist ja vor allem wichtig, dass man den Parteitag nicht verärgert dadurch, indem man dort viele redundante Dinge einstellt. Und insofern lohnt sich das sicherlich, dort an der Stelle dann nochmal das Beste aus den beiden Anträgen zu extrahieren oder zusammenzuführen. Und naja, das werden wir jetzt dann halt sehen, wenn die abgelaufen sind im Liquid Feedback und wir dann alles eingesammelt haben, was an Anregungen dazu gekommen ist. Und dann müssen wir das natürlich AG-intern dann entscheiden, naja, was machen wir denn jetzt aus diesem Ergebnis? Gut, okay. Die beiden Liquid Feedback Initiativen mit zum Antrag 1 und Antrag 2 werden wir im Krähennest mit verlinken, damit der Hörer, wenn er mag, sich das gerne dann auch nochmal durchsehen kann und damit abstimmen kann und euch dann entsprechend vielleicht auch nochmal eine Rückmeldung dazu geben kann. Ansonsten würde ich sagen, sind wir, glaube ich, für heute erstmal durch. Ich bin gespannt, wie es ausgeht, ob die Anträge überhaupt behandelt werden auf dem BPT, aber auf jeden Fall kann man sich jetzt im Vorfeld schon mal gut damit auseinandersetzen. Ja, dann vielen Dank für deine Moderation und tschüss. Ich danke euch beiden auch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, danke schön, gleichfalls. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.